Heute Nacht hab ich mit dir durchgemacht. Bin kaputt, aber glücklich, es ist sagenhaft. Hab mit dir zusammen die Nacht zum Tag gemacht. Bin verstrahlt und zerschossen und das gibt mir Kraft. Heute Nacht hab ich mit dir durchgemacht. Bin kaputt, aber glücklich, es ist sagenhaft. Hab mit dir zusammen die Nacht zum Tag gemacht. Bin verstrahlt und zerschossen und das gibt mir Kraft. Das ist unsere kleine Nachtmusik. Lassen uns treiben, checken, was sich weiß ich jetzt. Das ist unsere kleine Nachtmusik. Was sich ergibt. Durchgemacht, bin kaputt, aber glücklich, es ist sagenhaft. Hab mit dir zusammen die Nacht zum Tag gemacht. Bin verstrahlt und zerschossen und das gibt mir Kraft. Checken, was ich erlebe.